Lektion 9, Hörtext 2. Rentnerservice Trudi Hektik. Erfahrene Nikoläuse und Weihnachtsmänner jeder Größe, besonders günstig im 10-Jahres-Abonnement. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Rundum-Service-Angebot für alle Lebenslagen. Wir sind sicher, dass wir auch Ihr Problem lösen können. Sie erreichen uns montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 010 321 6543. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Guten Tag. Hier ist die Telefoninformation von Trudi Hektiks Rundum Rentnerservice. Sie kennen uns noch nicht? Sie können uns kennenlernen. Wir bieten Ihnen einen Rundum-Service für alle Lebenslagen. Ärger mit den lieben Kleinen? Für unsere Leihomas und Opas kein Problem. Ob spielen oder spazieren gehen, Spinat füttern oder ins Bett bringen, unser Babysitter-Service wird mit jedem Schreihals fertig. Sie haben keine Lust mehr, Ihren Kindern ewig die gleichen Geschichten vorzulesen. Sie kennen Momo und Pinocchio schon auswendig und Heidi hängt Ihnen zum Hals raus. Vielleicht ist Ihnen das Lesen ja auch zu anstrengend. Sie wollen nicht lesen, sondern lesen lassen, dann sind Sie reif für unsere Leseratten. Die fallen über Ihren Bücherschrank her, lesen jedes Buch vor und erklären den Kindern alles, was sie nicht verstehen. Do you speak English? Und wie gut sind Ihre Mathematikkenntnisse? Wenn die Schulaufgaben Ihrer Kinder auch für Sie zu schwierig werden, wird es Zeit für unsere Schulaufgabenhelfer. Sie haben viel Zeit, große Geduld und auf alle noch so dummen Fragen eine Antwort. Hassen Sie das auch? Die langen Schlangen an der Kasse im Supermarkt, das endlose Warten bei Ärzten und Ämtern, die Jagd auf die letzten freien Sitzplätze in der U-Bahn und die letzten Krabben am kalten Buffet? Unsere Schlangensteherinnen und Platzhalter sorgen dafür, dass sie nirgends warten müssen, überall einen Sitzplatz finden und nie zu spät kommen. Haben Sie Angst, in Urlaub zu fahren und Ihr Haus oder Ihre Wohnung unbewacht zurückzulassen? Wissen Sie nicht, wohin mit Hund oder Pflanzen? Unsere Urlaubswohnerinnen und Wohner machen es sich bei Ihnen gemütlich, wenn Sie fern der Heimat in unbequemen Hotelbetten schlecht schlafen. Und weder Ihr Hund noch Ihre Pflanzen werden Sie vermissen. Natürlich haben wir auch einen Feinschmecker- und Partyservice, vermieten Hostessen, Gesellschafter und Entertainer und reparieren so ziemlich alles, was kaputt gehen kann. Bitte beachten Sie besonders unseren jahreszeitlichen Festservice. Wir schicken Ihnen erfahrene Nikoläuse und Weihnachtsmänner jeder Größe, besonders günstig im 10-Jahres-Abonnement. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Rundum-Service-Angebot für alle Lebenslagen. Wir sind sicher, dass wir auch Ihr Problem lösen können. Sie erreichen uns montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 010 321 6543. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier ist die...